Die Ballade von Narayama. Ein Musical-Melodram nach der gleichnamigen Erzählung von Shichiro Fukasawa. Berg reiht sich an Berg. Wohin man schaut, es gibt nichts als Berge. Inmitten all dieser Berge von Shinshu, am Rand unseres Dorfes, steht das Haus Orenz. Vor dem Haus liegt der Baumstamm einer großen, entästeten Zelkove. Da seine Oberfläche so glatt ist wie ein Brett, setzen Vorübergehende sich gern darauf. Wir Dorfbewohner nennen Orenz Haus deshalb das Baumstammhaus. Orin ist als Braut zu uns ins Dorf gekommen. Ja, über 50 Jahre ist das nun her. 69. In diesem Jahr bin ich 69 geworden. Das Dorf, in dem Urins Elternhaus steht, nennen wir das Dorf gegenüber. Da beide Dörfer keinen Namen haben, nennen wir sie auf beiden Seiten gleichlautend das Dorf gegenüber. Doch obwohl es das Dorf gegenüber heißt, muss erst ein Gebirge überquert werden, um dorthin zu kommen. Mein Mann ist schon vor über 20 Jahren gestorben. Die Frau meines einzigen Sohnes Datsue ist im vergangenen Jahr ums Leben gekommen, als sie auf dem Weg zum Kastaniensammeln in eine Schlucht stürzte. Die Suche nach einer neuen Frau für Datsue bereitet mir mehr Kopfzerbrechen als die Sorge für meine vier Enkelkinder. Denn weder in unserem noch im Dorf gegenüber findet sich eine geeignete Witwe. Doch ich habe heute zwei Stimmen gehört, auf die ich schon lange gewartet habe. Die erste gehörte jemandem aus dem Dorf, der am Morgen ins hintere Gebirge ging und dabei ein Lied gesungen hat. Datsue, der neben mir stand, horchte der Stimme ebenfalls hinterher. Und als ich verstohlen zu ihm blickte, sah ich, dass seine Augen Glanz bekommen haben und dachte, Tatsui wird mich bei meiner Wallfahrt zum Narayama begleiten. Sein Blick lässt keinen Zweifel daran, dass er sich Gedanken darüber macht. Mein Sohn ist ein guter Junge. Zum Dreh. Das Lied wird bei uns im Dorf während des Totenfestes zum Bohnentanz gesungen. Es besagt, dass man 3 Jahre älter geworden ist, wenn die gefallenen Kastanien selber beginnen, Blüten zu treiben. Und da man in unserem Dorf im Alter von 70 Jahren die Wallfahrt zum Narayama antritt, ist das Lied zugleich eine Mahnung für die älteren Leute, dass diese Zeit unaufhaltsam näher rückt. Auch für Orin. Die andere Stimme, auf die ich gewartet habe, gehört einem Boten aus meinem Heimatdorf. Der Bote kam zu mir, um zu berichten, dass es seit kurzem im Dorf gegenüber eine Witwe gibt. Ihr Mann wurde vor 3 Tagen begraben. Die Witwe ist 45 Jahre alt. Genauso alt wie Tatsue. Und nachdem wir soeben den Tag bestimmt haben, an dem sie als Schwiegertochter in unser Haus kommen soll, machte sich auf den Heimweg. Tatsue ist noch in den Bergen. Er ist also nicht dabei gewesen. Trotzdem kann man nicht sagen, dass ich die Entscheidung allein getroffen habe. Sagen wir lieber, die Dinge haben sich von selbst entschieden. Und zwar allein dadurch, dass ich die Worte des Boten vernommen habe. Es genügt, dass ich Tatsue die Sache nachher bei seiner Rückkehr erzähle. Und alles ist gut. In allen Familien in unserem Dorf werden Heiratsfragen unkompliziert geregelt. Aber wenn das Alter übereinstimmt, ist die Angelegenheit so gut wie entschieden. Ja. Die Braut richtet sich als Gast im Haus ein und gehört, ohne dass man genau sagen kann, ab wann, schließlich zur Familie. Abwechslung bietet das Leben in unserem Dorf kaum. Natürlich gibt es das Bon und auch das Neujahrsfest. Aber da wir kein Wirtshaus haben, in dem man sich amüsieren kann, begnügen wir uns damit, an diesen Tagen nicht zu arbeiten. Gut gekocht und gegessen wird nur beim Narayama-Fest. Ansonsten verläuft unser Leben in bescheidenen Verhältnissen. Ich werde im nächsten Jahr 70 und die Wallfahrt zum Narayama antreten. Und ich habe mich deshalb schon oft gefragt, was geschieht, wenn sich bis dahin keine Schwiegertochter findet. Aber nun gibt es eine Frau, die im Alter genau zu Tatsuhe passt und in Kürze zu uns kommen wird. Was für ein Glück! Tatsue, es kommt eine Braut aus dem Dorf gegenüber. Sie ist erst seit vorgestern Witwe, aber es heißt, dass sie gleich nach dem 49. Tag kommen wird. Nicht möglich. Aus dem Dorf gegenüber. Hey, wie alt ist sie denn? Tamayan heißt sie. Sie ist 45, genau wie du. Nach so langer Zeit weiß ich doch gar nicht mehr, wie es geht. Auf dem Narayama wohnt ein Gott. Alle, die zum Narayama gegangen sind, haben ihn gesehen. Weshalb es niemanden gibt, der daran zweifelt. Da jeder weiß, dass es den Gott wirklich gibt, feiern wir das Narayama-Fest. Es wird mit besonderer Sorgfalt vorbereitet, was bei keiner weiteren Feierlichkeit sonst geschieht. Das mag auch daran liegen, dass das Narayama-Fest unmittelbar vor dem Bonfest stattfindet, sodass wir seit jeher immer nur ein einziges Fest feiern, sodass schließlich das Bon-Tanzlied und das Narayama-Lied miteinander verschmolzen sind. Das Bornfest dauert vom 13. bis zum 16. Tag im 7. Mondmonat. Und das Narayama-Fest wird am Vorabend des Bornfestes gefeiert. Es ist ein Fest, bei dem außer den frühen Herbstfrüchten wie Waldkastanien und wilden Beeren, den Früchten des Ski- und des Kaya-Baumes und frischen Pilzen auch Reis gekocht und gegessen wird. Das Kostbarste, was es überhaupt gibt. Und sobald der Reiswein dann zubereitet ist, schlagen wir uns den Wanst voll. Die ganze Nacht hindurch. Reis nennen wir heiliger weißer Hagi. In unserem Dorf wird auch Reis angebaut, aber die Ernte ist mager, denn es gibt keine Ebenen für den Anbau in diesem gebirgigen Land. Deshalb besteht unsere tägliche Nahrung aus Hirse, aus Mais und anderen Pflanzen, die wir reichlicher ernten. Reis isst man nur beim Narayama-Fest. Oder wenn man mit einer sehr schweren Krankheit daniederliegt. Im Bong-Tanzlied heißt es: Ei, wie schlau mein Papa ist, ei, wie schlau. Ei, wie schlau mein Papa ist, ei, wie schlau. Kaum, dass er 3 Tage da niederliegt. Kaum, dass er 3 Tage da niederliegt. Ei, wie schlau, kriegt er schon den weißen Reis. Kaum, dass er 3 Tage da niederliegt. Kriegt er schon den weißen Reis. Kriegt er schon den weißen Reis? Dieses Lied warnt vor Verschwendung. Es besagt, wenn dem Vater auch nur das Geringste fehlt, isst er Reis. Deshalb verspottet man ihn als Vielfraß und Dummkopf. Ja, das Lied wird auch bei allen möglichen anderen Gelegenheiten als Redensart gebraucht. Wenn ein Kind faul ist, singen es seine Eltern. Oder seine Brüder. Ach, wie schlimm, bam, bam, bam, ach, wie schlimm mein Bruder ist. Kaum, dass er 3 Tage da niederliegt, kriegt er schon den weißen Reis. Ach, wie schlimm, bam, bam, ach, ach, wie schlimm mein Bruder ist. Kaum, dass er 3 Tage da niederliegt, kriegt er schon den weißen Reis. Ach, wie schlimm. Da wir Dorfbewohner es lieben, neue, spöttische Strophen auf dieselbe Melodie zu dichten, wurden es mit der Zeit immer mehr. Seit langem habe ich schon alle Vorbereitungen für die Wallfahrt zum Narayama getroffen. Der Sake für den Abschiedstrunk musste vorbereitet werden. Und außerdem die Matte, auf die ich mich setzen werde, wenn ich auf dem Gipfel angekommen bin. Diese Matte ist schon seit über 3 Jahren fertig. Und schließlich musste eine neue Frau für Tatsuhe gefunden werden. Doch nun ist alles beieinander. Der Sake, die Matte und auch die Schwiegertochter. Trotzdem bleibt noch etwas zu erledigen. Ich nehme einen Feuerstein. Ich öffne den Mund und schlage mir damit peng, peng auf die oberen und unteren Vorderzähne. Es ist ein abscheulicher Schmerz, der bis unter die Schädeldecke dröhnt. Peng, peng. Aber wenn ich nur geduldig weiterschlage, werde ich eines Tages Lücken zwischen den Zähnen haben. Dieser Gedanke erfüllt mich mit Freude. Trotz meines hohen Alters sind meine Zähne gesund geblieben. Seit meiner frühesten Jugend sind sie mein ganzer Stolz gewesen. Während mein Sohn Tatsue schon eine erhebliche Anzahl verloren hat, erwecken meine Zähne, die eine makellose Reihe bilden, den Eindruck, als sei ich beim Essen nicht zu schlagen und könne alles verschlingen. In unserem Dorf, in dem es nicht genügend Nahrung gibt, muss man sich dessen schämen. Begegnen einige der Bewohner unseres Dorfes Urin, rufen sie voller Spott: He, mit solchen Zähnen kann einem nichts passieren. Selbst von Kienäpfeln oder Knallerbsen lassen die nichts übrig. Knallerbsen nennen wir die Schneebrecherbsen, die hart wie Stein sind und nach denen man ordentlich einen knallen lässt. Gebraucht aber jemand Urin gegenüber, die noch nie in ihrem Leben vor jemandem geknallt hat, den Ausdruck Knallerbsen, dann will er sich ohne jeden Zweifel über sie lustig machen. Sogar Kisakshi, ihr eigener Enkel, behauptet immer wieder, dass sie 33 Zähne hat. Im letzten Jahr hat er sogar zum Bombtanz ein Lied daraus gemacht. Meine Großmama, die hat sich in der Ecke vom Koben 33 Teufelszähne aufgehoben. Meine Großmama, die hat sich in der Ecke vom Koben 33 Teufelszähne aufgehoben. Ja, alle haben sich vor Lachen gekugelt. Für seinen Spottvers hat Kisakchi das unanständigste aller Dorflieder benutzt und abgeändert. Meine Mutter Heidi hat sich in der Ecke vom Koben 33 Haare einer ganz bestimmten Stelle aufgehoben. Als ich in das Dorf kam, um mich zu verheiraten, galt ich als die schönste Frau in der ganzen Gegend. Nach dem Tod meines Mannes hat man keine hässlichen Gerüchte über mich erzählen können, wie über andere Witwen. Vor meiner Wallfahrt zum Narayama muss ich mir auf jeden Fall, ganz gleich wie, eine Lücke in die Zähne schlagen. Wenn ich die Wallfahrt zum Narayama antrete und mich auf Tatsuhes Rückentrage setze, will ich wie eine schöne alte Frau aussehen. Mit einer Zahnlücke. Neben Urins Haus steht ein Haus, das wir das Geldhaus nennen. In unserem Dorf lässt sich mit Geld nichts anfangen. Ja, weshalb es in keiner Familie welches gibt. Doch einer der Bewohner des Geldhauses hat früher einmal eine Reise in die Provinz Echigo gemacht und von dort eine Tempomünze mitgebracht. Ja, so hat das Haus seinen Namen bekommen. Im Geldhaus wohnt Matayan, der in diesem Jahr 70 geworden ist. Er ist nicht nur Urins guter Nachbar, sondern auch im gleichen Alter wie sie. Und das bevorstehende Ereignis der Wallfahrt verbindet beide miteinander. Aber während Urin sich auf den Tag vorbereitet, an dem sie zum Narayama gehen wird, haben die Leute aus dem Geldhaus keinerlei Vorbereitungen getroffen, da sie Geizhälse sind und ihnen die Vorbereitungen für das Gastmahl am Wallfahrtstag zu teuer sind. Matayan ist ein bedauernswerter Mensch, den seine Habgier so bedrückt, dass er nicht den Mut findet, ins Gebirge zu gehen. Was für ein Dummkopf. Doch ich bin entschlossen, mich auf den Weg zu machen. Gleich zu Beginn des neuen Jahres, wenn ich 70 werde. Neben dem Geldhaus steht das Regenhaus. In südöstlicher Richtung liegt nämlich ein Berg namens Tatsumiyama. Angeblich regnet es jedes Mal, wenn jemand aus diesem Haus den Berg besteigt. Man erzählt sich, dass zwei Leute aus dem Regenhaus auf dem Berg eine Schlange mit zwei Köpfen gefunden und sie getötet haben. Und seitdem hat es stets geregnet, wenn einer von ihnen auf den Berg gegangen ist. Deshalb heißt das Haus Regenhaus. Daneben liegt ein Haus, das wir das Eibenhaus nennen und das in einem berühmten Lied besungen wird. Unser Dorf mit seinen 22 Häusern liegt inmitten vieler Bäume. Aber der größte Baum, der in unserem Dorf steht, ist jene Eibe. Ginjan aus dem Eibenhaus, eine schlimme Schlampe ist sie. Wiegt nach Kind und Kindeskind schließlich noch das Mäuschen. Ginjan aus dem Eibenhaus, eine schlimme Schlampe ist sie. Wiegt nach Kind und Kindeskind schließlich noch das Mäuschen. Mäuschen nennt man den Sohn des Enkels, also den Urenkel. Das Lied spielt darauf an, dass jemand so viele Kinder in die Welt gesetzt hat wie eine Maus. In unserem Dorf, in dem es sehr wenig zu essen gibt, wird man verspottet, wenn man Urenkel hat. Schlampe nennen wir in unserem Dorf eine Frau, die sich nicht zurückhält, sondern ihren Trieben folgt. Ist der siebte Monat angebrochen, bleibt niemand mehr ruhig im Dorf. Das Fest selber dauert zwar nur einen einzigen Tag, da es aber nur einmal im Jahr stattfindet, herrscht im Dorf schon seit Beginn des Monats eine ausgelassene Stimmung. Morgen ist es endlich wieder soweit. Und alle sind im Taumel des bevorstehenden Festes. Ich habe noch viel zu tun. Aber da Kisakchi, von dem ich nie weiß, wo er gerade steckt, doch zu nichts nütze ist, muss ich alles alleine erledigen. Als ich am Regenhaus vorbeikomme, höre ich, wie der Familienvater ein Lied über meine Mutter singt. Ohren aus dem Baumstamm aus, hat sich in der Ecke vom Koben 33 Teufelszähne aufgehoben. Ohren aus dem Baumstammhaus, hat sich in der Ecke von oben 33 Teufelszähne aufgehoben. Dieser Schweinehund. Ich stürme in das Regenhaus. Und da der Hausherr gerade im Eingang steht, hocke ich mich unmittelbar auf den gestampften Lehmfußboden. Na? Willst du nicht mal mit mir nach Hause kommen? Willst du nicht mal nachzählen, wie viele Zähne mein Mütterchen hat? Aber ich hab nur nachgesungen, was dein Kesaian gesungen hat. Nachgesungen! Während ich das höre, geht mir plötzlich Kisakchis Satz, ich glaube, Großmama hat 33 Zähne, in seiner vollen Bedeutung auf. Wortlos eile ich aus dem Regenhaus mit einem Knüppel vom Wegrand in der Hand, suche ich überall nach Kisatschi. Wo mag der Lump losstecken? Ich finde ihn singend mit 4 oder 5 anderen Kindern neben dem Teichhaus. Einmal kommt das Fest der Berge auf die Tücher um den Kopf der Berge. Und vom Reis gegessen, und vom Reis gegessen. Kessar, wie ist das mit Oma? Hat sie Teufelszähne? Was? Du, wo Oma dich so verwöhnt und immer so gut für dich gesorgt hat, du. Du! Vater schwingt einen Knüppel, springt zu mir und lässt ihn niedersausen. Ich weiche seinem Knüppel blitzschnell aus und er schlägt auf einen Stein. Ich laufe ein Stück weg und sehe ihm aus einiger Entfernung ins Gesicht. Du Schwachkopf! Von mir kriegst du nichts zu essen. Ja. Von mir kriegst du nichts zu essen. Oder du isst nichts. Hört man oft im Dorf. Essverbot ist eine nicht ungewöhnliche Strafe. Aber wir gebrauchen solche Worte auch als Beschimpfung. Als es Zeit für das Abendessen ist, gehe ich heim und setze mich zu den anderen, die alle schon um den Tisch sitzen. Ich werfe einen Blick auf Vater, aber von seinem Zorn ist nichts mehr zu merken. Er sieht eher bedrückt aus. Könnte sein, da das Fest stattfindet, dass morgen die Mama aus dem Dorf gegenüberkommt. Aber es ist doch noch kein Monat vergangen. Aber wenn sie bald kommt, wäre es auch für Oma viel leichter, das Festessen vorzubereiten, glaube ich. Was? Wir haben es gar nicht nötig, dass die Frau aus dem Dorf gegenüber herkommt. Da ich heiraten werde, Vater, brauchst du keinen neuen Kochkessel. Und das Festessen, Oma? Wenn es dir zu viel Mühe macht, dich darum zu kümmern, lassen wir es eben von meiner Frau kochen. Also halt den Mund. Du Schwachkopf! Du isst nichts. Kisayan hat's auf die Matsuyan aus dem Teichhaus abgesehen. Idiot! Aua! Willst du wohl den Mund halten? Ich bin außerstande, irgendetwas zu sagen. Dass Kisatschi sich eine Frau nehmen könnte. Nicht mal im Traum ist mir das in den Sinn gekommen. Er ist viel zu jung. Bei uns im Dorf heiratet man spät. So spät, dass man vor dem 20. Lebensjahr noch nie jemanden eine Frau hat nehmen sehen. Auch mit 30 Jahren oder mehr ist noch Zeit. Aber eine mit diesen Versen wird spätes Heiraten angeraten. Der Ausdruck, dass dir nur die Hälfte bleibt, bedeutet, dass man das an Nahrungsmenge weniger hat, was von der neu hinzukommenden gegessen wird. Heute findet in unserem Dorf das Fest statt. Die Kinder sind auf den Festplatz gegangen, nachdem sie sich ordentlich mit heiligem weißem Hagi vollgestopft haben. Auf einem ebenen Gelände mitten im Dorf ist der Festplatz. Die eigentlichen Festlichkeiten finden in der Nacht statt. Aber die Kinder kommen bereits am Morgen zusammen. Auf dem Platz wird der Bontanz getanzt. Man bildet einen Kreis und tanzt mit einfachen Schritten, wobei man Holzlöffel, die man in den Händen hält, gegeneinander schlägt. Es ist eigentlich weniger ein Tanz als ein im Kreis gehen und singen. Da Tatsue ist irgendwohin zu Besuch gegangen und ich bin allein zu Hause. Gegen Mittag bemerke ich, dass auf dem Baumstamm vorm Haus eine Frau sitzt und in die Ferne blickt. Sie hat einen großen Reisesack neben sich liegen und scheint jemanden zu erwarten. Wollen Sie zum Fest? Woher kommen Sie? Ist das hier Tatsuhis Haus? Sie sind aus dem Dorf gegenüber gekommen? Dann sind Sie Tamayan? Aber ja, die bin ich. Auch bei uns wird gefeiert. Aber alle haben gesagt, wo ich doch sowieso herkomme, soll ich auch gleich hier feiern. Also bin ich heute schon gekommen. Ist das die Möglichkeit? Wollen Sie denn nicht hereinkommen? Kommen Sie. Kommen Sie. Bitte. Hier, essen Sie. Oma hat ein gutes Herz. Geh schnell hin, haben alle gesagt. Wieso haben Sie draußen auf dem Baumstamm gewartet? Sie hätten einfach ins Haus kommen sollen. Ich weiß nicht. Ich habe mich ein bisschen geschämt, weil ich ganz allein gekommen bin. Mein Bruder hat gesagt, er würde mit mir kommen, aber seit gestern Abend ist er von dem vielen Festreiswein betrunken. Weil die Oma so ein gutes Herz hat, geh schnell hin. Er hat gar nichts anderes mehr gesagt. Wenn's das nur war, ich wäre gern gekommen und hätte sie abgeholt. Das wäre schön gewesen. Ich hätte sie dann auf dem Rücken getragen. Essen Sie nur in aller Ruhe. Wenn das neue Jahr erst einmal begonnen hat, werde ich sofort ins Gebirge gehen. Ja? Mein Bruder hat mir das auch erzählt. Aber sie soll sich nur Zeit damit lassen, hat er gesagt. Aber wieso denn? Nur wenn man rechtzeitig geht, wird man vom Gott des Berges belohnt. Hier, gebratene Forellen. Iss, ich habe sie alle gefangen. Was? Oma kann Forellen fangen? Und wie? Im ganzen Dorf gibt es niemanden, der so viele fangen kann wie ich. Und ich weiß, wo es Forellen gibt. Ich habe es aber niemandem verraten. Nur Ihnen werde ich es noch ganz genau zeigen. Man geht nachts zu der Stelle hin und braucht nur die Hand in ein Wasserloch zu halten. Und schon hat man welche. Los, essen Sie nur. Es sind noch genug getrocknete Forellen da. Ich gehe jetzt Tatsue holen. Essen Sie inzwischen weiter. Ich gehe durch die Hintertür hinaus und trete in die Vorratskammer. In meiner Freude über das Gehörte, dass ich ein gutes Herz habe, nehme ich allen Mut und alle Kraft zusammen. Mit geschlossenen Augen stoße ich mit den Zähnen, peng, auf die Ecke des Steinmörsers. Mein Mund wird so gefühllos, als wäre er nicht mehr vorhanden. Doch dann spüre ich Wärme im Inneren meines Mundes und einen süßlichen Geschmack. Mit der Hand halte ich das Blut zurück, das den Kiefer hinunterfließt, und laufe zum Bächlein, wo ich mir den Mund ausspüle. Zwei Zähne fallen aus meinem Mund. Nur zwei. Ich bin sehr enttäuscht. Aber es sind immerhin zwei nebeneinander stehende Vorderzähne aus dem Oberkiefer, sodass es aussieht, als hätte ich keine Zähne mehr im Mund. Ich glaube, ich habe meine Sache gut gemacht. Wenn es nur endlich aufhören würde zu bluten. Mit der Gewissheit, dass ich mich nun nicht mehr zu schämen brauche, mache ich mich auf den Weg zum Festplatz auch wenn das Blut, das eine Weile zum Stillstand gekommen ist, wieder zu fließen beginnt. Orin hat mit dem Ausschlagen ihrer Zähne das Gegenteil dessen erreicht, was sie sich erhofft hat. Seit das Fest vorüber ist, nennt man sie hinter ihrem Rücken die alte Hexe vom Baumstammhaus. Und die Kinder halten sie wirklich für eine böse Hexe und ein Schreckgespenst. Zu einem weinenden Kind sagt man, ich bringe dich noch zu Orinjan. Man nennt ihren Namen, um Tränen zum Versiegen zu bringen. Manche Kinder laufen sogar schreiend davon, wenn sie Orin abends auf dem Weg begegnen. Kaum ist das Narayana-Fest vorüber, beginnen die Blätter schon im Wind zu tanzen. Die Tage sind schon winterkalt. Obwohl die Schwiegertochter nun bei uns wohnt, wirkt Dazue oft so mutlos wie zuvor. Matsuyan aus dem Teichhaus hat sich heute auf dem Baumstamm niedergelassen. Und mittags sitzt sie bei uns am Tisch und isst mit. Sie isst auf eine Weise, die große Zufriedenheit erkennen lässt. Und sie isst viel. In der Nacht schlüpft Matsuyan unter Kesakchis Deckbett. Während des Mittagessens habe ich bemerkt, dass sich Matsuyans Bauch ungewöhnlich weit vorwölbt. Meinem Eindruck nach muss es vor mindestens 5 Monaten geschehen sein. Das Kind wird also zu Neujahr kommen. Doch wenn Matsuyan das Kind bereits dieses Jahr zur Welt bringt, was nicht ausgeschlossen ist, dann werde ich das Mütterchen sein, das noch ein Mäuschen wiegt. Matsuyan bleibt nach dem Frühstück auf dem Baumstamm sitzen. Erst zum Mittagessen kehrt sie zurück ins Haus. Und als sie gegessen hat, geht sie wieder zum Baumstamm und setzt sich. Als der Abend anbricht, fordere ich sie auf, den Ofen anzumachen. Matsuyan stellt sich beim Feueranzünden so ungeschickt an, dass im Nu das ganze Haus voller Rauch ist. Dem kleinsten der Kinder wird schlecht und es fängt an zu weinen. Der Rauch dringt in alle Ecken und Orin und ich stürzen zum Baumstamm hinaus. Sogar Matsuyan selbst, die das Feuer angezündet hat, läuft ins Freie und reibt sich die Augen. Orin überwindet sich, geht zum Ofen und löscht mit Wasser das Feuer. Dann zündet sie es wieder an und es brennt sehr gut. Erwachsen ist sie nur bei einer Sache. Zum Feuer anzünden ist sie jedenfalls kaum zu gebrauchen. Matsuyan, warum hast du Zellkurvenzweige dazu getan? Du weißt doch, was man sagt. Wer Zellkurven verbrennt, dem tun 3 Jahre lang die Augen weh. Wenn Matsuyan schon kein Feuer anmachen kann, soll sie sich wenigstens um die Kleine kümmern. Ich gebe ihr das jüngste Kind auf den Rücken. Das Kind weint, weil es zu viel Rauch geschluckt hat. Matsuyan bewegt ruckartig die Schultern hin und her und beginnt dabei das Lied »Sechs Wurzeln, oh sechs Wurzeln« zu singen. Oh sechs Wurzeln, oh sechs Wurzeln, ein Kind zu hüten scheint so leicht und ist so schwer. Es zieht an deinen Schultern und jammert hinter dir. Oh, so sechs Wurzeln, oh, so sechs Wurzeln. Dieses Lied singen wir im Dorf nur bei ganz bestimmten Gelegenheiten, nämlich nur dann, wenn man jemand zum Narayama begleitet oder ein Kind zu hüten hat. Singt man beim Kinderhüten sechs Wurzeln, oh sechs Wurzeln, dann spricht man vom Geister- oder vom Teufelsschütteln. Jedes Mal, wenn man die Worte sechs Wurzeln ausspricht, ruckt man mit den Schultern und versucht mit heftigem Schütteln die schreiende Stimme zum Schweigen zu bringen. Dabei schüttelt man es so heftig, dass es den Mund nicht mehr aufmachen kann. Es ist eher ein Beuteln als ein Schütteln. Denn mit jedem Ruck der Schultern versetzt man dem Kind Püffe. Peng, peng. Ich habe, so alt ich auch bin, das Geisterschüttellied noch nie gesungen, wenn ich ein Kind auf dem Rücken getragen habe. Was muss Matsuyan, die erst seit gestern bei uns im Haus wohnt, für ein liebloser Mensch sein, wenn sie heute schon so ein Lied anstimmt? Oma, wann gehst du ins Gebirge? Sobald das neue Jahr da ist, gehe ich. Je eher, desto besser. Je eher, desto besser. Je später, desto besser. Je später, desto besser. Je später, desto besser. Je später, desto besser. Da nun zwei Frauen mehr in der Familie sind, weiß ich bald nicht mehr, wozu ich meine Hände brauchen soll. Es kommt vor, dass sogar Matsuyan sich nützlich macht. Ich habe das Gefühl, es fehlt mir etwas und die Untätigkeit macht mich ganz melancholisch. Aber ich habe ein Ziel vor Augen. Die Wallfahrt zum Narayama. Sie haben mich eine alte Hexe genannt. Aber wenn ich erst ins Gebirge gehe, werden Sie schon sehen, dass zwischen mir und dieser Matayan aus dem Geldhaus ein Unterschied ist. Wenn ich ins Gebirge gehe, wird es ein üppiges Gastmahl geben, wie an einem Festtag. Und Sie werden staunen und sagen, Oma, so viel. Um dieselbe Zeit werde ich im Gebirge angelangt sein und mit geläutertem Geist auf meiner neuen Matte sitzen. In unserem Dorf ist Schnee keine Seltenheit. Wenn der Winter kommt, schneit es von Zeit zu Zeit überm Dorf. Und die Berggipfel sind weiß vom Schnee. Das Besondere ist nun, dass es genau in dem Augenblick zu schneien beginnt, in dem Otoriyang auf dem Gipfel des Narayama ankommt. Hätte es bereits unterwegs geschneit, hätte sie kein Glück gehabt. Wenn schon viel Schnee gefallen ist, erreicht man den Narayama nicht mehr. Doch auch, wenn es weder auf dem Weg noch bei der Ankunft schneit, kann man nicht sagen, dass man Glück hat. Das Lied bestimmt also einen ziemlich genauen Zeitpunkt. Brich auf an einem Tag, der hoffentlich Schnee bringt. Die ganze Nacht hindurch hat es heftig gestürmt, als am frühen Morgen plötzlich eine Stimme ertönt. Öffentliche Abbitte! Öffentliche Abbitte von dem Herrn Narayama! Im Dorf erhebt sich ein großer Lärm. Ich binde mir das jüngste Kind behelfsmäßig auf den Rücken und trete Orin zur Seite, die schon vor das Haus gestürmt ist und trotz ihres Alters einen Stock ergriffen hat. Im nächsten Augenblick habe ich ebenfalls einen Stock in der Hand. Woher kam der Ruf? Ohne etwas zu erwidern, läuft Orin, als hätte sie keine Zeit, auch nur das Geringste zu sagen davon. Alle anderen im Haus sind längst schon fort. Der Herr des Regenhauses ist der Dieb. Er ist heimlich ins Nachbarhaus, die verdorrte Kiefer geschlichen und hat dort Säcke mit Erbsen gestohlen. Die Hausbewohner haben ihn auf frischer Tat ertappt und ihm eine ordentliche Tracht Prügel verabreicht. Nahrungsmittel zu stehlen gilt im Dorf als das Schlimmste, was ein Mensch nur tun kann. Wer sich dessen schuldig macht, dem wird die sogenannte öffentliche Abbitte vor dem Herrn Narayama auferlegt. Die schwerste Strafe, die es gibt. Sämtliche Nahrungsmittel werden aus dem Haus des Schuldigen mit Gewalt geholt und unter die Leute verteilt. Wer nicht schnell genug angelaufen kommt oder keinen Stock bei sich hat, bekommt nichts. Denn da der Dieb sich möglicherweise zur Wehr setzt und es zu einer Schlägerei kommen kann, läuft man so schnell wie möglich zu seinem Haus. Der Herr des Regenhauses wurde so verprügelt, dass er sich kaum noch rühren kann. Dann wurde er auf den Schultern zum Festplatz getragen. Hier müssen sich die anderen Familienmitglieder des Regenhauses jetzt neben ihn setzen. Sie jammern laut und wagen nicht danach zu fragen, was nun werden soll. Derweil findet das statt, was man Haussuchung nennt. Kräftige Männer durchstöbern das Regenhaus und werfen alles, was sie an Nahrungsmitteln finden, nach draußen. Unaufhörlich rollen Kartoffeln von der Veranda herunter und bilden einen Berg, der fast bis zur unteren Dachkante reicht. Nein, es ist unmöglich, dass man im Regenhaus so viele Kartoffeln ernten konnte. Denn dazu hätte man zunächst entsprechend viele Saatkartoffeln in die Erde legen müssen. Da aber auch Saatkartoffeln essbar sind, bleiben in keinem Haus viele übrig, wenn der Winter zu Ende geht. Niemand hat heute eine Arbeit angerührt. Alle im Dorf sind so aufgebracht, dass niemand sich beruhigen konnte. Auch bei uns im Haus sind alle ratlos. Und ich frage mich, wie wir den Winter überstehen werden. Das Schicksal der Leute aus dem Regenhaus könnte jeden anderen ganz genauso treffen. Auch bei uns im Haus herrscht Mangel. Die Ereignisse im Regenhaus haben mir das klar vor Augen geführt. Die Nahrungsmittel reichen nicht aus. Im Regenhaus sind sie 12, bei uns 8. Da wir aber viele starke Esser haben, leben wir genauso bedrängt wie im Regenhaus. Und zu stehlen ist ganz und gar undenkbar. Keine Frage, über den Winter zu kommen, ist jedes Jahr eine harte Sache. Aber in diesem Jahr hat sich nicht nur die Familie vergrößert, auch die Kinder sind größer geworden. Und mit Matsuyan ist es besonders schlimm. Nicht, weil sie Kesakchis Frau sein will, ist Matsuyan zu uns gekommen. So wie die ist, scheint sie mir eher von ihrer Familie davongejagt worden zu sein. Sie scheint sich ja gar keine Gedanken darüber zu machen, wie wir über die Runden kommen sollen. Es kümmert sie nicht. Tamayan und ich kochen gerade Erbsen und Matsuyan fängt an, tüchtig davon zu essen. Es heißt, je mehr man von den Erbsen isst, während sie kochen, desto mehr werden es. Matsuyan, wenn es wirklich mehr werden, je mehr man davon isst, dann fürchte ich, wird bald gar nichts mehr da sein, wenn du nichts isst. Was? Wirklich? Kesachi, hau Matsuyan eine runter. In unserem Haus wird zu sorglos gegessen. Wenn du Erbsen isst, So mach sie wieder frisch, blind wie der Vater ist, kann nichts mehr sehen, wenn du Erbsen isst. So mach sie wieder frisch, blind wie der Vater ist, kann nichts mehr sehen. Frisch machen heißt, in kaltem Wasser einweichen. Das Lied besagt, dass man beim Essen von rohen oder gerösteten Erbsen mit den Zähnen ein knackendes Geräusch verursacht und dadurch die blinden Eltern darauf aufmerksam macht, dass man von den Erbsen isst. Deshalb weicht man sie vorher ein und kann dann in aller Heimlichkeit davon essen. Yukio, komm rein, setz dich zu uns. Die ganze Sippschaft des Regenhauses ist eine Bande von Dieben. Wenn man die Taugenichtse dieser Familie nicht mit Stumpf und Stiel ausrottet, kann man nachts nicht mehr ruhig schlafen. Immerhin sind es 12. Wenn man die alle mit Stumpf und Stiel ausrotten wollte. Man gräbt einfach ein hübsches großes Loch und dann hinein mit ihnen. Oh, in einem Loch. So viele auf einem Haufen. Da. Die Raben fangen schon an zu krächzen, weil ihr dauernd von solchen Dingen redet. Schon möglich, dass es noch im Laufe des Abends ein Begräbnis gibt. Nachdem Yukio, der Sohn aus dem Geldhaus, gegangen ist, schweigen alle. Bei der Mordlust, die im Dorf zu spüren ist, kann es gut sein, dass im Laufe der Nacht die Leute aus dem Regenhaus einer nach dem anderen verschwinden werden. Mama, nächstes Jahr gehst du wirklich auf den Berg? Ja, meine Großmutter aus dem Dorf gegenüber ist ins Gebirge gegangen. Die Schwiegermutter aus diesem Haus ist auch ins Gebirge gegangen. Jetzt bin ich an der Reihe. Das ist gar nicht nötig. Wenn das Mäuschen zur Welt kommt, gehe ich zum hinteren Gebirge und werfe es in eine Schlucht. Und keiner wird Oma verspotten, so wie es damals im Eibenhaus geschehen ist. Ach, ihr Dummköpfe. Ich gehe hin und werfe es hinein. Lasst euch darüber nur keine grauen Haare wachsen. Nicht wahr, Matsuyan? Aber ja. Wir haben doch abgemacht, dass ich es fortschaffen werde. Ja. Ich habe ihn sogar darum gebeten. Komm, Väterchen, und sieh, kahle Bäume mehren sich. Komm herab, und nimm dein Brett jetzt, wird es Zeit zu gehen. Ich blicke zu Tatsue hinüber. Er liegt ausgestreckt auf dem Fußboden, das Gesicht der Decke zugewandt. Auf seiner Stirn liegt ein Tuch, das ihm bis über die Augen reicht. Er tut mir leid. Den Winter zu überstehen ist schwer, ebenso wie jemanden bei der Wallfahrt zum Narayama zu begleiten. Ich gehe leise zu Tatsuhi hinüber und hebe sanft das Tuch hoch. Seine Augen haben einen Glanz bekommen. Das werden doch keine Tränen sein, oder? Wenn er so verzagt ist, dann sind wir schlecht dran. Solange ich noch am Leben bin, muss ich ihn gut im Auge behalten. Spät in der Nacht sind die Schritte vieler Menschen zu hören, die ins hintere Gebirge hinaufziehen. Und am Morgen verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Dorf die Nachricht, dass die ganze Familie aus dem Regenhaus verschwunden ist. Ab sofort wird nicht mehr über das Regenhaus gesprochen. So beschließen wir es im Dorf. Und niemand verliert auch nur ein einziges Wort noch darüber. Mit dem 12. Monat bricht der harte Winter an. Nach dem Mondkalender beginnt gegen Monatsmitte die große Kälte. Und die Kinder rufen aufgeregt, die Bamba aus Schnee beginnen zu tanzen. Bamba aus Schnee nennt man kleine weiße Insekten, die in der Luft tanzen. Es heißt, dass diese weißen Insekten vor dem ersten Schnee tanzend hin und her schwirren. Ganz sicher wird es schneien, wenn ich auf den Berg gehe. Und Matsuyans Bauch lässt keinen Zweifel daran, dass die Entbindung kurz bevorsteht. Also beschließe ich, morgen die Wallfahrt zum Narayama anzutreten. Tatsue, ich lade heute die Leute ein, die auf dem Berg gewesen sind. Geh und sag allen Bescheid. Ich glaube, es ist noch zu früh. Soll es ruhig ein wenig zu früh sein? Es ist besser, zu früh zu gehen. Auf jeden Fall muss ich aufbrechen, bevor das Mäuschen zur Welt kommt. Du brauchst doch erst zu gehen, wenn das neue Jahr schon angefangen hat. Unsinn! Hast du mich richtig verstanden? Wenn du ihnen nicht Bescheid sagst, gehe ich morgen allein auf den Narayama. In der Nacht, bevor man auf den Narayama geht, reicht man Sake zum Gastmahl. Aber die Gäste sind ausschließlich Leute, die den Weg auf den Berg schon einmal auf sich genommen haben. Während sie den angebotenen Sake trinken, geben sie die notwendigen Anweisungen für den Gang ins Gebirge. Sie erläutern den Weg und nehmen ein Gelübde ab. An diesem Abend versammelten sich bei Orin eine Frau und 7 Männer. Die Anweisungen werden nach einem bestimmten Ritus gegeben. Der Gast, der von uns 8 zum Sake geladen, als erster auf dem Narayama gewesen ist, wird Wallfahrtsältester genannt. Der Gast, der an diesem Abend die Aufgaben des Ältesten innehat, ist ein Mann, den wir Teruyan nennen. Obwohl Orin und Tatsuhe die Gastgeber sind, nehmen sie den Ehrenplatz ein. Wir als ihre Gäste sitzen in einer Reihe an der gegenüberliegenden Wand des Zimmers. Teruyan nimmt nun den Krug, führt ihn zum Mund und trinkt in langen Zügen so viel er kann. Dann reicht er den Krug seinem Nachbarn und auch der trinkt so viel er kann. Der reicht ihn dann an den weiter, der in der Reihenfolge nach ihm kommt. Als der Krug bei dem Letzten angekommen ist, wird er wieder vor Teruyan gestellt. Wir vertrauen darauf, dass ihr die Regeln für die Wallfahrt ins Gebirge genau befolgen werdet. Die erste Regel lautet: Nicht sprechen, wenn ihr ins Gebirge geht. Als er zu Ende gesprochen hat, führt er wieder den Krug zum Mund und trinkt in langen Zügen. Dann reicht er den Krug seinem Nachbarn. Natürlich kenne ich alle Anweisungen bereits und Tatsue auch. Aber es ist Sitte, sie sich noch einmal in feierlicher Form anzuhören und vor den Gästen eine Art Gelübde abzulegen. Wir vertrauen darauf, dass ihr die Regeln für die Wallfahrt ins Gebirge genau befolgen werdet. Die zweite Regel lautet: Wenn ihr von zu Hause aufbrecht, dann darf euch niemand sehen. Als er ausgeredet hat, führt er den Krug zum Mund und trinkt in langen Zügen. Der Krug macht von neuem die Runde und wird dann vor dem dritten Gast hingestellt. Wir vertrauen darauf, dass ihr die Regeln für die Wallfahrt ins Gebirge genau befolgen werdet. Die dritte Regel lautet: Bei der Rückkehr vom Berg darf sich unter keinen Umständen umgedreht und zurückgeblickt werden. Mit dem Verkünden der dritten Regel ist die Gelübdezeremonie beendet. Der vierte Gast aber beschreibt den Weg, den man zum Narayama einschlagen muss. Hört jetzt, was ich euch über den Weg ins Gebirge zu sagen habe. Man geht am Fuß des hinteren Berges entlang, kommt an einem Hiragi-Baum vorbei und geht auch um den folgenden Berg herum. Man ersteigt dann den dritten Berg, bis man zu drei kleinen Seen gelangt. Die Seen umrundet man, um dann über Steinstufen hinweg den vierten Berg zu besteigen. Wenn man auf dessen Gipfel angelangt ist, liegt auf der anderen Seite des Tales der heilige Narayama. Man lässt das Tal rechts und den folgenden Berg links liegen. Für die Umgehung des Tales braucht man 2,5 Meilen. Auf dieser Strecke macht der Weg 7 Windungen. Diese Gegend nennt man die 7 Täler. Hat man sie durchwandert, führt der Weg geradeaus zum heiligen Narayama. Zum Gipfel hinauf gibt es einen Weg und doch keinen Weg. Man klettert zwischen Eichen höher und immer höher, und oben wartet der Gott auf euch. Als er zu Ende gesprochen hat, macht der Krug noch einmal die Runde. Und damit ist alles gesagt, was gesagt werden muss. Nachdem jeder so viel getrunken hat, wie er kann, ziehen sich alle schweigend und auf leisen Sohlen zurück. Nur Teruyan, der als letzter weggehen muss, bleibt zurück. Winkt mich mit der Hand zu sich und zieht mich mit nach draußen. Wenn du nicht magst, brauchst du nicht bis ganz auf den Gipfel zu gehen. Wenn du nur bis zu den 7 Tälern gehst und dann wieder zurückkommst, macht das nichts. Natürlich darf das niemand anderes hören. Darum sage ich es dir jetzt. Für alle Fälle. Nur damit du es weißt. Als alle fortgegangen sind, suchen Tatsue und ich unsere Betten auf. Aber da es die letzte Nacht vor der großen Wallfahrt ist, denke ich nicht an Schlaf. Die Nacht ist schon weit vorgeschritten. Es mag gegen 3 Uhr morgens sein, als ich draußen ein Stöhnen höre. Es ist die wimmernde Stimme eines Mannes. Sie kommt näher und näher bis vor unser Haus. Doch dann, als wolle man diese jammernde Stimme übertönen, ertönt das Geisterschüttellied. Waschen wir die 6 Wurzeln. waschen wir die sechs Wurzeln. Ich strecke den Kopf aus dem Bett und spitze die Ohren. Ich erkenne in der jammernden Stimme draußen die Stimme Matajans aus dem Geldhaus. Ich stehe auf und gehe in die Veranda und öffne die Schiebetür. Matajan hockt mit verhülltem Gesicht da und zittert am ganzen Leib. In diesem Augenblick kommt Matajans Sohn herbeigerannt. In einer Hand hält er ein Strohseil und sieht Matajan böse an. Tatsue! Mama! Was ist denn los? Er hat den Strick mit den Zähnen durchgebissen und ist ausgerückt. Man hat ihn hin und her geschüttelt, bis das der Strick gerissen ist. Und weil der Strick gerissen ist, ist auch das Band gerissen. In einem uralten Lied heißt es, wenn man so geschüttelt wird, dass der Strick reißt, so ist das schlimm. Aber wenn man den Strick mit den Zähnen durchbeißt, so ist das weitaus schlimmer als das, was besungen wird im Lied. Matajan, dass du es so weit kommen lässt, dass dir das Geisterschüttellied gesungen wird, ist unverzeihlich. Wenn das Band reißt, solange du noch in dieser Welt lebst, wie stehst du dann da vor dem Gott des Berges und wie vor deinem Sohn? Mama, lass es gut sein für diese Nacht. Ich trage Matajan mit zurück zum Geldhaus. In der Nacht darauf beginne ich meine Wallfahrt zum Narayama und ermuntere und ermahne den zaudernden Tatsue mit unnachgiebiger Härte zum Aufbruch. Zuvor habe ich den heiligen weißen Hagi gewaschen, der am nächsten Tag gegessen werden soll. Und Tamayan habe ich erzählt, wo man die Pilze sucht und die Forellen fängt. Nachdem ich mich davon überzeugt habe, dass im Haus alle schlafen, gehe ich leise durch die Schiebetür hinaus auf die hintere Veranda. Dort steige ich auf das Brett, das Tatsue sich auf den Rücken geschnallt hat. Es ist stockfinster, denn der Himmel ist bewölkt, sodass der Mond nicht scheint. Mit unsicheren Schritten betritt Tatsue den dunklen Pfad. Ich gehe um den hinteren Berg herum bis zum Fuß des Hiragi-Baums. Als ich darunter lang gehe, herrscht eine beklemmende Dunkelheit. So als sei ich eingetreten in ein Haus. Bis hierher ist mir der Weg bekannt gewesen, aber weiter darf man nur gehen, wenn man die Wallfahrt zum Narayama macht. Man vermeidet es ansonsten auch, unter dem Hiragi-Baum entlang zu gehen und lässt ihn entweder rechts oder links von sich liegen. Heute jedoch gehe ich geradeaus. Auch um den zweiten Berg gehe ich herum. Steige dann den dritten Berg hinauf und sehe die drei kleinen Seen. Am Himmel ist ein schwacher Lichtschein. Und als ich den dritten See passiere, fängt es an, hell zu werden. Ich entdecke die drei Steinstufen. Und der Aufstieg wird nun steiler. Ich steige den vierten Berg hinauf. Er ist ziemlich hoch und wird unterhalb des Gipfels noch steiler. Je näher wir dem Narayama kommen, desto mehr achte ich nur noch darauf, wie ich Schritt für Schritt vorankomme. In dem Moment, als ich den Narayama gesehen habe, bin ich gleichsam zu einem Diener des dort wohnenden Gottes geworden. Und beim Gehen denke ich, dass ich auf Befehl dieses Gottes gehe. So gelange ich mit Mutter bis zu den 7 Tälern. Weil wir nun am Narayama angekommen sind, fasse ich den Entschluss zu schweigen. Mama hat, seitdem wir das Haus verlassen haben, kein Wort mehr gesagt. Ich habe unterwegs zwar das Wort an sie gerichtet, doch sie hat mir keine Antwort gegeben. So hoch ich auch steige, weit und breit stehen nur Eichen. Am Fuß eines großen Felsblocks, an dem wir vorbeikommen, bemerke ich jemand. Ich fahre zusammen und weiche unwillkürlich zurück. Der Mann, der zusammengekrümmt am Felsen lehnt, ist ein Toter. Ich bleibe wie angewurzelt stehen, kann keinen Schritt vorwärts gehen. Mama streckt über meine Schulter die Hand nach vorn und zeigt vorwärts, was heißen soll, geh weiter. Ich gehe weiter. Wieder liegt am Fuß eines Felsblocks gebleichtes Gebein. Beide Beine sind an ihrem Platz, aber der Kopf ist daneben auf den Boden gefallen. Nur die Knochen des Brustkorbs lehnen noch, ganz wie bei dem ersten Toten, an dem Felsen. Alle Glieder sind so weit verstreut, als hätte jemand sie zum Scherz so hingelegt. Mama streckt wieder die Hand aus und bewegt sie vorwärts. Vorwärts. Etwas weiter liegt ein Toter am Fuß eines Baums. Er muss erst kürzlich gestorben sein und sieht aus, als lebe er noch. Wieder zucke ich zusammen und kann mich nicht mehr rühren, denn der Tote vor mir hat sich bewegt. Ich schaue ihm genauer ins Gesicht. Kein Zweifel, mein Lebender ist das nicht mehr. Trotzdem bin ich sicher, dass er sich bewegt hat. Da rührt sich der Tote von neuem. Etwa in Höhe seiner Brust. Es ist ein Rabe. Heftig stampfe ich mit dem Fuß auf. Doch der Rabe lässt sich nicht stören. Ich trete näher und gehe ganz dicht an ihm vorbei, woraufhin der Rabe gelassen seine Flügel entfaltet und davonflattert. Die Ruhe dieses Raben hat etwas Widerwärtiges. Als ich mich noch einmal zu dem Toten umwende, sitzt in dessen Brust ein weiterer Rabe. Dieser Tote hat seine Beine ausgestreckt, wie jemand, der sich ausruht. Aber die Raben haben seinen Bauch zerfressen und ihr Nest darin gebaut. Wir scheinen nun auf dem Gipfel des Berges zu sein. Doch der Weg steigt immer noch an. Und je höher wir kommen, desto zahlreicher werden die Raben. Ihre große Zahl entsetzt mich. Auch die Zahl der umherliegenden Toten wird immer größer. Ich gehe weiter und entdecke eine Kuppe, die wie ein kahler Berg aussieht und wo sich Felsblock über Felsblock türmt. Die weißen Knochen liegen hier so dicht wie frisch gefallener Schnee. So viele sind es, dass die ganze Gegend davon weiß geworden ist. Ich blicke beim Gehen stets zu Boden und versuche, um die Knochen herumzugehen. Unter all diesem gebleichten Gebein sind sicherlich auch Leute, die ich zu ihren Lebzeiten gekannt habe. Der Weg steigt immer noch leicht an. Nach einigen Schritten erblicke ich einen Felsblock, an dem kein Toter liegt. Als wir ihn erreicht haben, schlage ich Dazue auf die Schulter und strample mit den Beinen. Und er lässt mich von dem Brett auf seinem Rücken absteigen. Ich löse die Matte, die ich um die Hüften geschlungen habe, und breite sie im Schatten des Felsblocks aus. Dann nehme ich das kleine Bündel, das ich am Gürtel getragen habe, und versuche es am Brett auf Dazues Rücken zu befestigen. Da Tatsue verdreht die Augen und legt das Bündel verärgert auf die Matte. Ich hole eine Kugel heiliger weißer Hage daraus hervor und lege sie auf die Matte. Dann versuche ich von Neuem, das Bündel am Brett auf Tatsues Rücken zu befestigen, aber Tatsue zieht das Brett an sich und legt das Bündel auf die Matte zurück. Mama stellt sich kerzengerade auf die Matte. Sie schließt beide Hände und stemmt sie gegen die Brust. Die Ellbogen nach rechts und links von ihrem Körper abgewinkelt, sieht sie starr zu Boden. Mit geschlossenem Mund verharrt sie vollkommen reglos. Anstelle ihres Gürtels hat sie sich einen Strick umgeknotet. Ich betrachte ihr Gesicht, das einen anderen Ausdruck angenommen hat als zu Hause. Es trägt die Züge einer Toten. Ich strecke die Hände aus und ergreife Tatsues. Dann drehe ich ihn in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Sein ganzer Körper beginnt zu glühen und dicke Schweißtropfen brechen aus seinen Poren, als sei er in ein heißes Bad gestiegen. Ich drücke fest Tatsues Hände. Dann stoße ich ihm kräftig in den Rücken. Wie das Gelübde es auf diesem Berg gebietet, geht er, ohne sich umzuwenden. Nach 10 Schritten hebe ich das Brett, auf dem Mama nicht mehr sitzt, zum Himmel und beginne bitterlich zu weinen. Wie ein Betrunkener steige ich torkelnd den Berg hinunter. Ich bin etwa auf halber Höhe des Narayama angelangt, als etwas Weißes in mein Blickfeld gerät. Ich bleibe stehen und sehe in die Ferne. Mitten zwischen den Eichen tanzt weißer Staub. Schnee. Ich starre auf die Schneeflocken, die immer dichter fallen. Ein richtiges Gestöber. Was Mutter so stolz immer verkündet hat, ist also eingetroffen. Ich drehe mich entschlossen um und stürme den Berg wieder hinauf. Das Gelübde, die Gesetze des Berges zu befolgen, im Nu ist alles vergessen. Ich muss Mutter sagen, dass es schneit. Ich will ihr zurufen. Es hat angefangen zu schneien. Wirklich, es schneit. Als ich den Felsblock erreiche, hinter dem sie sitzt, hat der Schnee den Boden ganz mit einem weißen Schleier bedeckt. Vorsichtig schiebe ich das Gesicht hinter dem Felsen hervor. Dort, vor meinen Augen, sitzt Mutter. Von hinten hat sie ihren Kopf und Rücken durch die Matte vor dem Schnee geschützt. Aber auf ihren Stirnhaaren, auf ihrer Brust und ihren Knien hat sich der Schnee gehäuft. Sie sieht aus wie ein weißer Fuchs. Die Augen auf einen festen Punkt gerichtet, betet sie. Mama! Es schneit! Mutter zieht langsam eine Hand unter der Matte hervor und schwenkt sie in meine Richtung, als wolle sie sagen: Geh heim. Geh heim. Mama, du wirst frieren. Mutter schüttelt mehrmals den Kopf. Jetzt erst merke ich, dass kein einziger Rabe mehr da ist. Da es zu schneien begonnen hat, sind sie vielleicht in die Dörfer geflogen. Oder aber sie haben ihre Nester wieder aufgesucht. Wie gut, dass es schneit. Mama, du hast Glück. Es schneit. Mama, es schneit wirklich. Mutter neigt zustimmend den Kopf, streckt aber die Hand in die Richtung, aus der meine Stimme kommt, um mir zu bedeuten, geh heim. Und ich renne wie ein fliehender Hase den Berg hinunter. Als ich an eine Stelle oberhalb der sieben Täler ankomme, wo sich für gewöhnlich niemand aufhalten darf, entdecke ich den Sohn aus dem Geldhaus, der mitten im Schneegestöber versucht, sich von dem Brett zu befreien, das auf seinen Rücken geschnallt ist. Auf dem Brett sitzt Matajan. Er ist mit einem Strohseil wie ein Verbrecher darauf festgebunden. Der Sohn aus dem Geldhaus hat offensichtlich vor, Matajan in das Höllental hinunterzustürzen, das zwischen vier Bergen liegt und so tief ist, dass man den Grund nicht erkennen kann. Gestern Abend ist Matajan geflohen und hatte sich befreien können. Aber heute ist er von Kopf bis Fuß gefesselt. Nicht wie ein lebendes Wesen, wie ein Kartoffelsack wird er zu Boden geworfen. Sein Sohn zerrt ihn an den Abgrund und will ihn hinunterstürzen. Doch Matajan, der die Hände ein wenig von den Stricken frei bekommen hat, klammert sich verzweifelt am Hals seines Sohnes fest. Plötzlich hebt der Sohn ein Bein an und stößt Matajan mit einem heftigen Tritt, peng, vor den Bauch und in die Tiefe hinunter. Während ich die Sohle des Tales auszumachen versuche, steigt wie eine Wasserhose ein großer Schwarm Vögel aus dem Tal herauf, wirbelnd wie eine schwarze Dampfwolke. Raben. Irgendwo im Tal haben sie ihr Nest und der Schnee hat sie dort zusammengetrieben. Matajan ist sicher mitten hineingefallen. Ich sehe mich nach seinem Sohn um, der sich, daran ist kein Zweifel, beim Anblick der Raben ebenfalls unwohl fühlen muss. Jetzt befestigt er das leere Brett wieder auf seinem Rücken und läuft davon mit gekrümmtem Rücken wie ein fliehender Wolf. Als ich ins Dorf zurückkehre, ist die Sonne schon untergegangen. Es ist dunkel. Wenn ich heimkomme, wird die Kleine bestimmt ganz traurig darüber sein, dass ihre Großmutter nicht mehr da ist. Wenn sie mich fragt, wann kommt denn Oma nach Hause? Was soll ich darauf antworten? Zu Hause angekommen, bleibe ich draußen vor der Tür stehen und beobachte, was drinnen vor sich geht. Im Haus unterhält der zweitälteste Sohn gerade die Jüngste mit einem Lied. Oh. Das Lied ist so entstanden. Früher setzte man die alten Leute im hinteren Gebirge aus. Eines Tages nun kam eine alte Frau, die man so ausgesetzt hatte, zum Haus zurückgekrochen. Die Hausbewohner riefen, sie ist wieder zurückgekrochen. Sie ist wieder zurückgekrochen wie ein Krebs. Versperrten die Tür und ließen sie nicht ein. Ein kleines Kind im Haus glaubte tatsächlich, ein Krebs sei zurückgekrochen. Die ganze Nacht hindurch weinte die Alte vor der Tür. Als es die weinende Stimme hörte, sagte das Kind, der Krebs weint. Die Hausbewohner meinten, das Kind werde die Wahrheit nicht verstehen und sagten, das ist kein Krebs. Ein Krebs weint nachts nicht. Das ist ein Vogel, der schreit. Das Krebslied besingt diese Geschichte. Während ich weg war, werden die Kinder von Oma gesprochen haben. Sie wissen es also. Und wenn sie dieses Lied singen, dann wissen sie auch, dass Oma nicht wiederkommt. Ich fühle mich erleichtert, lege das Brett ab, das auf meinen Rücken geschnallt ist, und befreie mich vom Schnee. Gerade als ich die Tür öffnen will, tritt Matsuyan aus dem Verschlag. Um ihren dicken Bauch trägt sie den schmalen, gestreiften Gürtel, den bis gestern noch Mutter getragen hat. Hinten im Verschlag, aus dem Matsuyan gerade gekommen ist, sitzt Kisakchi mit gekreuzten Beinen und hat sich wie ein Morgenmantel den wattegefütterten Rock um die Schultern gelegt, den Mama gestern Abend noch sorgfältig zusammengelegt hat. Neben ihm steht ein Krug. Anscheinend hat er sich mit dem Reisweinrest aus der vergangenen Nacht betrunken. Oma! Oma, du hast Glück! Es hat geschneit. Du hast Glück, Oma. Es hat wirklich geschneit. Ich stehe noch immer am Eingang und halte nach Tamayans Silhouette Ausschau. Doch ich kann sie nirgends entdecken. Ich stelle mir vor, dass jetzt Mama, wenn sie oben am Fuß des Felsblocks noch am Leben ist, ganz von Schnee bedeckt, wahrscheinlich an das Lied vom wattegefütterten Rock denkt. Ballade von Narayama. Ein Musical-Melodram nach der gleichnamigen Erzählung von Shigeru Fukasawa. In der Übersetzung von Claudia Reinhold. Es sprachen Orin, Almut Zilcher, Tatsuhei, Manuel Harder. Tamayan, Jule Böwe. Teroyan, Heinz-Josef Braun. Hiromian, Vincent Leitersdorf. Miekoyan, Claudia Graue. Usamoyan, Christopher Nell. Shusakuyan, Markus Melzwig. Kisakchi, Leon Russell Baumann. Yukio-Yan, Yannick Görger. Matsuyan, Clara Luise Bauer. Gesang und Gesangskomposition, Mutis Kinder. Ton und Technik, Daniel Sänger, Jean Jimjak und Sonja Röder. Hörspielbearbeitung und Regie, Kai Green. Produktion, Südwestrundfunk 2024. Dramaturgie und Redaktion, Andrea Oetzmann.